Die Mischung, die zuerst trübe wurde, fing nach und nach zu gären an. Ein schwacher Dampf stieg aus dem Glase hervor, dann klärte sich die Flüssigkeit und nahm eine dunklere Färbung an. Die Gärung hörte auf und die tiefrote Farbe verwandelte sich langsam in ein mattes, wässriges Grün. Mit atemloser Spannung hatte mein Gast diese Veränderungen beobachtet. Er war augenscheinlich zufrieden mit dem Resultat. Langsam, mit einem ruhigen Lächeln, setzte er das Glas auf den Tisch. Dann drehte er sich um und sah mich lange prüfend an. »Jetzt, Dr. Lanyon«, sagte er endlich, »müssen wir zu Ende kommen. Ich frage Sie, wollen Sie meinem Rate folgen und sich mit dem begnügen, was Sie jetzt gesehen haben? Wollen Sie mir gestatten, dieses Glas zu nehmen und mich aus Ihrem Hause zu entfernen, ohne eine Frage an mich zu richten? Überlegen Sie wohl, ehe Sie antworten, denn ich werde tun, was Sie verlangen. Wenn Sie mich ruhig gehen lassen, bleibt alles, wie es zuvor war. Sie sind weder weiser noch unwissender, weder reicher noch ärmer als zuvor. Hat der Dämon der Neugierde Sie überwältigt nun? Wenn Sie wollen, wird sich vor Ihnen ein neues Feld des Wissens eröffnen, neue Bahnen, die zu Ruhm und Macht führen, und zwar in diesem Augenblick hier in Ihrer Stube. Sie sollen ein Wunder sehen, das den Unglauben eines Satans überwältigen muss. Mein Herr, sagte ich mit gezwungener Ruhe, Sie sprechen in Rätseln. Sie dürfen sich nicht wundern, dass ich Sie mit wenig Zutrauen anhöre, aber ich bin zu weit gegangen, um jetzt stillzustehen und bin entschlossen, das Ende zu erfahren. Nun denn, Lanyon, schrie er in größter Erregung, erinnere dich deines Schwurs. Was jetzt geschieht, muss ein Geheimnis zwischen uns bleiben. Und du, der du seit Jahren von den engsten Vorurteilen, von erbärmlichster Blindheit in Fesseln geschlagen bist, der du die höchste, innerste Kraft der Wissenschaft verneinst, der du mit hochmütiger Beschränktheit die wahren Jünger verspottest, siehe! Er setzte das Glas an die Lippen und leerte es mit einem Zuge. Ein furchtbarer Schrei ertönte, er taumelte, er stürzte vorwärts und klammerte sich krampfhaft an den Tisch. Er starrte mich an mit fürchterlichen Augen, er atmete schwer und kurz, mit weit geöffnetem Munde, wie ein Erstickender. Und während ich ihn ansah, schien eine merkliche Umgestaltung mit ihm vorzugehen. Er schwoll an, er wurde größer, die Züge seines Antlitzes verschwammen. Ich sprang auf, fiel gegen die Wand zurück und mit ausgestreckten Armen versuchte ich, mich gegen dieses Ungeheuer zu wehren. Meine Sinne umnachteten sich. »Oh Gott«, schrie ich, »oh Gott, oh Gott!« Denn vor meinen Augen, blass und zitternd, halb ohnmächtig, mit ausgestreckten Händen, wie in der Dunkelheit umhertappend, wie ein aus dem Grabe gestiegener, stand Henry Jekyll. Was er mir in dieser Stunde mitteilte, das kann ich hier nicht niederschreiben. Ich sah, was ich sah, ich hörte, was ich hörte, und der bloße Gedanke daran macht mich schaudern. Und jetzt, wo dieser furchtbare Anblick meinen Augen entschwunden, frage ich mich selbst, ob es wahr ist. Und ich kann die Frage nicht beantworten. Meine Gesundheit ist zerstört, meine Ruhe dahin, mein Leben untergraben. Ein tödlicher Schrecken hält mich in Banden. Ich fühle, dass meine Tage gezählt sind, dass ich sterben muss, und doch werde ich zweifelnd sterben. Die Niedertracht und Verderbtheit, die der Mensch in jener Nacht enthüllte, während er bittere Tränen der Reue weinte, erfüllen mich mit Entsetzen. Und nun noch ein Wort, Utterson. Der Mann, der sich in nächtlicher Stunde in mein Haus schlich, war, wie Jekyll selbst gestand, der Mörder von Sir Danvers Carew und bekannt unter dem Namen Edward Hyde. Lanyon.